Sechster Artikel, was lehrt uns der sechste Artikel? Aufgefahren in den Himmel, sitze zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters. Der sechste Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass Jesus Christus 40 Tage nach seiner Auferstehung in Gegenwart seiner Jünger aus eigener Kraft in den Himmel aufgestiegen ist und dass er, wie er als Gott dem Vater in der Herrlichkeit gleich ist, so auch als Mensch über alle Engel und Heiligen erhöht und als Herr aller Dinge eingesetzt worden ist. Um es bei Jesus Christus eben unterscheiden und im Kopf behalten, Gedächtnis behalten, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Als Gott ist er dem Vater, dem Heiligen Geist, in der Herrlichkeit gleich, aber, was hier eben, das ist schon von aller Ewigkeit her so, aber hier geht es eben um die Menschheit Jesu Christi, wie auch noch im nächsten Artikel. Jesus Christus ist als Mensch, in seiner menschlichen Natur, mit seinem nunmehr menschlichen, verklärten Leib, Auferstehungsleib, über alle Engel und Heiligen erhöht und Herr aller Dinge. Ja, er sitzt zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters. Obwohl er Mensch ist, obwohl die menschliche Natur von Natur aus unter den Engeln steht, der englischen engelhaften Natur unterlegen ist, geringer ist, ist trotzdem Jesus Christus in seiner menschlichen Natur über den Engeln, auch die Mutter Gottes als Königin der Engel.